Die ganze Nacht schon ist der Fliegel, als stecke sie in einer Flasche und surre wieder und wieder vergeblich gegen das Glas. Gegen Morgen entdeckt sie den Ausgang. Summend fliegt sie hinaus aus dem Flaschenhals des Erwachens.